Hallo, ich bin Herr Kara. Ich bin auf dieser Station als Assistent tätig und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Bitte sagen Sie mir Bescheid oder fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstehen. Na klar. Hören Sie mich? Okay. Wie heißen Sie bitte? Verstehen Sie mich? Ist das soweit okay? Ob Sie mich soweit verstehen? Ein bisschen, ich kann Hören Sie nichts mich? Ist hören. denn die Stimme? Kommt alles gut an oder ist es undeutlich? Können Sie lauter sprechen? Lauter sprechen, also Ja. ist es doch nicht so ganz gut. Ich muss mal gucken, warum das nicht hat. So, hören Sie mich jetzt besser? Jetzt besser. Jetzt besser, okay. Okay, Ihr Name war nochmal Dr. Kara. Ja. Okay. Wie heißen Sie bitte? Ich heiße Klaus-Jürgen Müller. Okay. Können Sie Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren, bitte? Oh, Klaus-Jürgen Müller. Man muss nicht immer alles buchstabieren, aber ich versuche mal. Ja. Also, ich weiß nicht, wie Sie das bisher immer gemacht haben. Buchstabieren kann man auch zum Beispiel mit anderen Namen oder Städtenamen, weil einfach vom Buchstaben zu Ja. sagen, ist manchmal auch undeutlich. Also Hm. Klaus, Klaus Ja, und Jürgen richtig. mit Jürgen und Müller wie Müller. Ja. Jodern Müller. Jürgen Müller, Jo, Klaus Jürgen. Jürgen Müller. Jürgen. Okay. Dankeschön. Und jetzt möchte ich einige allgemeine Fragen stellen. Ist das in Ordnung? Ich hatte am Anfang nur nicht richtig verstanden. Sie sind im Krankenhaus oder Sie sind in der Praxis? Wie war das nochmal? Ich bin nicht im Krankenhaus jetzt. Sie sind Assistenzarzt oder sind Sie als Allgemeinmediziner in der Praxis? Ah, ich bin Assistentarzt allgemein. In einem Krankenhaus sind Sie als Krankenhaus, Assistenzarzt ja. tätig. Okay, gut, dann verstehe ich. Gut. Und wie groß sind Sie? Ja, pardon, wie Ich alt bin sind ungefähr Sie? 1,75 Meter groß. Und wiege ungefähr 85 Kilo. 85 Kilo, okay. Wie alt sind Sie? Ich bin 56 Jahre alt. Und wann sind Sie genau geboren? Ja, das ist der 25. Mai 1966. Ja. 65, nicht 66. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Frankfurt. Okay. Was für Beschwerden haben Sie im Moment, Herr Müller? Also ich habe seit 3 Tagen immer wieder mal Husten gehabt. Jetzt habe ich seit gestern auch Fieber und ich habe auch Schmerzen beim Ein- und Ausatmen. Und es kommt jetzt auch viel Schleim raus. Schleimhaut. Wie ist die Farbe des Ausbruchs? Sie meinen vom Schleim? Nur Schleim. Ja, also das ist so gelb-grün. Mit Husten. Mit Husten zusammen, ja. Ja. Okay. Haben Sie Schmerzen beim Husten? Ja, na klar, beim Einatmen und beim Husten. Okay. Wie oft husten Sie? Also das ist über den ganzen Tag verteilt, auch nachts, das stört mich beim Schlafen. Und nachts, okay. Haben Sie Luftnot? Ja, seit gestern merke ich, dass es ein bisschen knapp wird, ja. Ja, und können Sie flach liegen, ohne Luftnot zu bekommen? Ja, das geht. Also mit Das geht, okay. Flachliegen habe ich kein Problem. Wie gesagt, nur, dass ich dann die Husterei, die Schmerzen, da wache ich dann immer wieder auf. Und haben Sie Fieber, Herr Müller? Ja, seit gestern, wie gesagt. Ich habe Ah seit ja. gestern, ich habe es gemessen, das Haben war Sie es 39 gemessen? Grad. 39 Grad. 39. Okay, durch Mund, oder? Wie meinen Sie das? Fieber meinen Sie? Ja, Ja, ich habe da so messen. ein Stirnthermometer, hatte ich mir geholt, so ein elektronisches Gerät, damit habe ich es gemessen. Okay. Haben Sie Nachtschweiß oder Schüttelfrost? Wie meinen Sie das jetzt? Jetzt seit gestern? Ja, ich war pitschnass geschwitzt, hatte Fieber gehabt, aber sonst habe ich sowas nicht. Haben Sie Erbrechen oder Übelkeit? Nee, das habe ich nicht. Haben Sie Durchfall? Nee, habe ich nicht. Okay. Und Sie haben Schlafstörung wegen Husten? Ja, wie gesagt, seit ein paar Tagen, jetzt wo das Husten mehr geworden ist, wache ich dann immer wieder auf wegen Schmerzen und wegen Hustenreiz. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang oder Wasserlassen? Nee, kann ich nicht sagen. Nee, ist alles okay. Wie ist Ihr Appetit? Haben Sie Probleme? Also seit 3 Tagen mag ich gar nichts essen, aber sonst habe ich einen guten Appetit. Haben Sie noch andere Symptome oder Beschwerden bemerkt? Was meinen Sie damit? Beim Husten haben Sie andere Beschwerden? Nur Schmerzen beim Brust? Nee, außer Schmerzen habe ich nicht. Ich habe manchmal so den Eindruck, da ist auch immer ein bisschen Blut mit dabei, wenn ich da was abpuste, aber das ist alles. Sie haben Blut im Im Schleim bemerkt. Sputum, wenn Sputum. der Auswurf kommt, ist da auch so ein bisschen Blut mit dabei. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Was meinen Sie mit chronischen Erkrankungen? Zum Beispiel Zuckerkrankheit, Asthma, oder Bluthochdruck. Also Zuckerkrankheit habe ich nicht. Asthma, nee, ist mir nicht bekannt. Und Bluthochdruck, ja, mein Hausarzt sagt, der sei ein bisschen hoch. Und soll da eine Tablette einnehmen. Welche Tablette nehmen Sie? Ich glaube, die nennt sich Ramilich oder so. Nämlich Können Sie sich erinnern, wie die Dosierung ist? Dosierung, ich glaube, da steht irgendwie 5 oder so drauf. Einmal oder mehrmal? Ja, ich will nur einmal morgens sein. Ja. Einmal morgens. Okay. Haben Sie noch andere Erkrankungen, schwere oder bösartige? Nee, andere Erkrankungen sind mir jetzt nicht bekannt. Nicht bekannt, okay. Und nehmen Sie außergewöhnlich andere Medikamente ein? Nö, sonst nehme ich keine Medikamente ein. Okay. Und wurden Sie schon einmal operiert, Herr Müller? Operiert? Ich glaube, als Kind hat man mir die Mandeln rausgenommen. Okay. Noch etwas? Nee, sonst ist mir nicht bekannt. Okay. Haben Sie Allergien? Allergien? Ja, ich glaube, gegen Paprika oder so habe ich Allergie, aber sonst ist mir nichts bekannt. Paprika. Paprika. Wie äußert sich die Allergie? Also ich darf kein Paprika essen. Wenn ich das esse, kriege ich Luftnot, Juckreiz und einen heftigsten Ausschlag im gesamten Körper. Okay. Wie ist Ihr Impfstatus, Herr Müller? Was meinen Sie mit Impfstatus? Haben Sie alle Impfungen bekommen? Gegen Kindheit und aktuell gegen Corona? Ja, gegen Corona habe ich mich zweimal impfen lassen. Kindimpfungen, ja, das, was damals üblich war, habe ich damals bekommen, ja. Okay. Rauchen Sie, Herr Müller? Rauchen Sie Zigarette? Ob ich rauche? Ja, schon seit meinem 15. Lebensjahr. Okay. Seit 15. Lebensjahr? Ja. Wie viel Zigaretten? Also momentan sind es zwar weniger geworden, aber man kann schon sagen, eine Packung am Tag. Ja, und trinken Sie Alkohol? Alkohol ganz selten. Alkohol mag ich nicht so. Was meinen Sie dazu? Bitte nochmal. Ich habe Sie nicht verstanden. Was meinen Sie mit selten? Selten, also kaum. Kaum heißt vielleicht ein, zweimal im Jahr oder so. Ah ja, okay. Und ich muss auch diese Frage stellen. Nehmen Sie Drogen? Drogen? Ja. Nee, mit Drogen habe ich nichts am Hut. Gibt es in Ihrer Familie chronischen oder schweren Erkrankungen? Was meinen Sie mit der Familie? Meine Frau oder wen meinen Sie damit? Ich meine Vater, Ihr Vater, Mutter und Geschwister. Also Verwandte meinen Sie? Also nicht, dass ich wüsste, nee. Okay. Haben Sie Geschwister? Ich habe noch einen Bruder, der ist 5 Jahre jünger als ich. Und gesund? Dem geht's gut, dem fehlt nichts. Okay. Und was ist Ihr Beruf, Herr Müller? Ich bin Werkzeugmechaniker. Werkzeugmechaniker? Mechaniker. Haben Sie Stress beim Arbeit? Sie meinen, ob die Arbeit stressig ist? Nee, kann ich nicht sagen. Nee. Sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Seit ungefähr 20 Jahren. Okay. Und leben Sie mit Ihrer Ehefrau, oder? Ja, ja, wir leben gemeinsam, ja, zusammen. Mhm. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe einen Sohn und eine Tochter. Mhm. Ja, und Herr Müller, soweit ich diese Anamnesegespräch abgeschlossen. Mhm. Und gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten, oder möchten Sie etwas hinzufügen? Nee, eigentlich nicht. Was habe ich denn jetzt? Ist das sowas wie eine Lungenentzündung oder muss ich mir da Sorgen machen? Weil das Blut hat mich schon so ein bisschen erschreckt. Ja. Ja, Herr Müller, es ist zu früh. Ich verstehe, dass Sie Angst haben, aber konkret zu sagen, was Sie haben, müssen wir einige Untersuchungen machen. Ja, bitte warten. Okay, gut. Darf ich etwas fragen? Ja, na klar. Ich möchte wissen, ob unser Patient früher ähnliche Beschwerden hatte. Nee, früher hat er sowas nicht gehabt. Und Geruch und Geschmack sind Verlust hat? Nee, momentan nicht, nee. Okay, danke. Bitte. Okay. Was machen wir jetzt? Ja, können wir weiter? Mhm. Hallo, guten Tag, Herr Oberarzt. Guten Tag. Ich möchte Ihnen gerne über einen Patienten berichten. Haben Sie kurz Zeit? Ja, na klar. Der Patient heißt Klaus Jürgen Müller, mhm, und 56 Jahre alt, mhm, 175 Zentimeter groß und 85 Kilogramm groß. Schwer? 1,75 groß und 85 Kilogramm schwer. Schwer. Stellte sich bei uns wegen Husten seit 3 Tagen vor. Mhm. Er habe gelb-grün Sputum, mhm, und er habe Fieber seit gestern 39 Grad. Mhm. Er berichtete, dass er Dyspnoe beim Einatmen und Schmerz, Brustschmerz habe. Mhm. Er fügte hinzu, dass das Husten, dass er den ganzen Tag Husten habe. Mhm. Deswegen habe er Schlafstörung. Mhm. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Inappetenz seit 3 Tagen, mhm, und an Vorerkrankungen sei nur arterielle Hypertonie bekannt. Er nehme Jamilisch 5 Milligramm morgens ein. An Voroperationen sei Tonsillektomie-Operation bekannt. Was nochmal bitte? Tonsillektomie. Tonsillektomie, okay. Er sei allergisch gegen Paprika. Mit Dyspnoe, Exanthem und Pyruvitus. Ihr Impfstatus sein Impfstatus sei vollständig. Und er rauche seit seit ihren 15. Jahres alt eine Packung am Tag. Er raucht seit seinem 15. Lebensjahr. 15. Lebensjahr eine Packung am Tag. Er trinke gelegentlich und selten, nicht gelegentlich. Gelegentlich ist ein falscher Begriff. Weil gelegentlich bedeutet, dass sie öfters im Jahr oder in der Woche trinken. Man muss da schon den Unterschied kennen. Selten. Ja? Der hat gesagt, vielleicht ein, zweimal im Jahr. Das ist selten, fast gar nichts. Ja? Wenn man gelegentlicher Trinker bedeutet, einmal die Woche, zweimal die Woche vielleicht oder zu Feiertagen, das sind Gelegenheitstrinker. Ja? Man unterscheidet den regelmäßigen Trinker, den Gelegenheitstrinker oder den Nietrinker, Seltentrinker. Ja, das muss man auseinanderhalten, sonst macht man Fehler. Danke schön. Drogenkonsum wurden verneint. Die Familienanamnese sei unauffällig. Er sei Werkzeugmechaniker und sei verheiratet seit 20 Jahren, habe zwei Kinder. Aufgrund der Anamnese habe ich einen Verdacht auf Bronchitis. Und als Differentialdiagnose kommen Was kommt als Differentialdiagnose? Pneumonie. Pneumonie, ja. Und wie würden Sie den Unterschied machen oder erkennen zwischen einer Pneumonie und einer Bronchitis? Ja, Pneumonie sind im alveolären Bereich. Nee, ich meine jetzt gar nicht so jetzt pathophysiologisch oder radiologisch, so als Kliniker, so als Arzt vor Ort, können Sie ja ganz schnell, einfach durch kleinste Maßnahmen, können Sie schon eigentlich einordnen, ob das eine Pneumonie ist oder eine Bronchitis ist. Bronchitis, erstmal trockener Husten, mit trockener Husten. Ja, muss nicht unbedingt sein, das kann auch eine bakterielle Bronchitis sein. Aber vom Untersuchungsbefund her, Sie sind Kliniker, ja, Sie sind Assistenzarzt und der Patient stellt sich bei Ihnen vor. Was machen Sie also, wenn der zu Ihnen kommt? Sie machen ja nicht nur ein Gespräch mit ihm, Sie untersuchen den ja auch noch, oder? Ja, und wie untersuchen Sie den? Ich werde abhören. Ja, jetzt haben Sie ihn abgehört. Was hören Sie denn? Wo hören Sie was? In bei Pneumonie kann ich Schall hören. Was hören Sie bei Rasselgeräusche? Rasselgeräusche. Rasselgeräusche. Ja, Geräusche. Sehr gut. Wo hören Sie die Rasselgeräusche? Unten, unten Bereich. Unten oder wie sagt man medizinisch in basalen Abschnitt? Basale, ja. Ja. Und bei Bronchitis, wo hören Sie das meistens? Bei Husten, die Krankheit liegt in Bronchien. Ja, wo, also so ganz mittel. Atemwegen, große ja, Atemwegen. Über den größeren Atemwegen, ne? Ja. Das heißt, mitten zwischen den Rippenarealen, also über der Wirbelsäule. Aha. Wenn Sie da abhören, hören Sie dann, was hören Sie bei einer Bronchitis meistens? Vielleicht Stridor, vielleicht. Ja, oder was noch? Man sagt ein verschärftes Atemgeräusch. Ne? Also man hört dann so richtig die Luft da durchjagen, so zischen und manchmal auch so grobblasige RGs, sagt man. Keine feuchten oder grobblasige RGs. Warum? Weil manchmal auf den Bronchien Schleim oder Schwellungen da sind, die die Luft zum Vibrieren bringen und dann hört man das direkt. Aber in der Peripherie, in den basalen Abschnitten oder im Mittellappenbereich, da hört man selten was. Und man sagt bei der Pneumonie, was für Rasselgeräusche sind denn das? Bei der Pneumonie. Was für Rasselgeräusche? Ja. Man unterscheidet der Rasselgeräusche in trockene, in feuchte. Und die feuchten unterscheidet man ja auch nochmal in feinblasige oder grobblasige. Ja. Und das Hauptmerkmal einer Pneumonie sind feinblasige Rasselgeräusche. Ja, das sind sehr, sehr wichtige Kennzeichen. Die muss man schon wissen, wenn man von einer Pneumonie spricht. Ja? Und als Kliniker, als jemand, der mit seinem Stethoskop und dem Patienten auch noch auskultiert, abhört, der kann dann eigentlich relativ rasch zuordnen, ob jemand eher den Verdacht auf eine Pneumonie hat oder ob das eher doch eine Bronchitis ist. Und dieser Mensch, der gibt was an, der hat Schmerzen angegeben. Ne? Beim Ein- und Ausatmen hat der Schmerzen. Das ist bei Bronchitis selten. Meistens haben die Leute, die Schmerzen angeben, immer eine Pneumonie. Warum? Weil diese Pneumonien meistens immer eine Begleitpleuritis hervorrufen. Das Pleura, die Pleura. Mhm. Ob jetzt viszerales oder parietales, die entzündet sich so ein bisschen. Und beim Ein- und Ausatmen reibt es, dann tut es denen weh. Ne? Und das sind so Hinweise, die Sie dann auf Ihre Diagnose immer hinlenken sollen. Ja? Wichtig ist Fieber. Ja? Fieber, produktiver Husten, vor allem so gelb-grünlich, was für eine bakterielle Komponente spricht. Ja, ja. Und er hat ein bisschen Blut mit dabei. Das heißt, die Husterei geht schon seit einer gewissen Zeit. Ja? Mhm. Und der Mann hat das vorher nie gehabt. Also muss das was Akutes sein. Ja? Gut. Jetzt haben Sie den Verdacht, dass er eine Pneumonie hat. Was machen Sie jetzt mit ihm? Sputumkultur ist möglich und der Thorax. Ja, gehen Sie einfach Schritt für Schritt durch. Ja? Sie sind im Krankenhaus, in der Notaufnahme. So, und jetzt müssen Sie mit diesem Patienten bestimmte Dinge durchziehen. Und das muss systematisch erfolgen. Ja? Nicht einfach kreuz und quer, sondern das muss für Sie einen gewissen Ablauf haben, gewisse Regeln einhalten. Und Sie fangen einfach mit dem Einfachsten an. Während der Mann jetzt bei Ihnen da sitzt, nehmen Sie Blut ab. Ja. Sie haben Blut abgenommen. Und beim Blutabnehmen nehmen Sie auch gleich Blutkulturen mit ab. Ja. Ja? Weil er Fieber gehabt hat. Ja. Wofür spricht das? Der könnte eine Bakteriämie haben, sprich Bakterien in der Blutkultur, die zu Fieber geführt haben. Und wie oft muss man denn bei solchen Leuten Blutkulturen abnehmen? Wie oft? Wie oft? Wenn ich schon so frage, zweimal mindestens. bei jedem Fieberanstieg oder mindestens zweimal Blutkulturen abnehmen. Wenn man Blutkulturen abnimmt, besteht das aus einer Flasche aerob und einer Flasche anaerob. Und das müssen zwei Paar Blutkulturflaschen sein. Ja? Ja. Wenn der nämlich Bakteriämie hat, sprich ein Wachstum von Bakterien in der Blutkultur hat, dann können sie ja fast eine Sepsis kodieren und dafür ist das dann notwendig. Ja. Weil die Voraussetzung, dass man eine Sepsis kodieren kann, eine der Voraussetzungen ist, dass zwei Paar Blutkulturen abgenommen sein müssen. Also Blut abnehmen, normale Routinelabor, was gehört mit dazu? In der Routine, Blutentnahme, was ja. würden Sie bei diesem Menschen alles mit abnehmen kontrollieren? Beim Blutabnehmen, Blutlabor, ja. ich würde Entzündungszeichen kontrollieren, überprüfen. Ja. Welches ist das Gängigste? CRP, ja. Blutsenkungsgeschwindigkeit. Ja, macht man nicht immer. Das ist meistens nicht immer notwendig. Leukozytzahlen. Ja, was man sagt, einfach die groben, ja. Sie bestimmen Elektrolyte, Retentionsparameter, Nierenretentionsparameter, die Leberwerte kontrollieren Sie ja. und die Entzündungsparameter. Das ist im Serum, ne? Und dann kontrollieren Sie noch sein Blutbild. Und worauf achten Sie da beim Blutbild? Man bestimmt ja alles auf einmal. Aber worum geht es da? Wonach guckt man im Blutbild? Nach der Leukozytose. Ne? Ja. CRP-Erhöhung plus Leukozytose spricht für eine bakterielle Infektion meistens. Ja. Ja? Und das sind so zwei wichtige Parameter, die Sie immer im Auge behalten müssen. Und wenn dann der Mensch keinen Appetit hat, wenig getrunken hat, dann gucken Sie nach den Nierenretentionswerten, ob der zum Beispiel exsikiert ist, ob der Flüssigkeit braucht, ob Sie Infusionen aufschreiben müssen. Ja? Mhm. Gut, also Blut haben Sie jetzt abgenommen. Sie haben auch zugleich die Blutkultur mit abgenommen. Was können Sie in der Notaufnahme direkt noch tun? Ja, ganz logisch denken, ja. Jemand kommt mit Husten, Auswurf und sagt, ja. der hat auch ein bisschen Luftnot dabei. Ja, was können Sie machen? Ist ganz einfach, ja. In jeder Notaufnahme gibt es einen Monitor. Und ja. zu den Vitalparametern, dass man Blutdruck kontrolliert, Herzfrequenz kontrolliert und man kann auch überall jetzt ganz leicht Sättigung messen. Ja? Wie ist die Sauerstoffsättigung? Ja? Ist die über 90? Ist die unter 90? Ist der so weit stabil, dass er auf die Normalstation kann? Oder ist er so schlecht, dass ich ihn eventuell auf die Überwachung oder auf eine Intensivstation nehmen muss? Ja? Das alles müssen Sie ganz schnell einfach Schritt für Schritt abklären. Und wenn Sie merken, die Sättigung ist doch deutlich runtergegangen, keine 95, keine 94, sondern gerade mal 90 rum, dann machen Sie noch was, dann machen Sie eine Blutgasanalyse. Ja. Ja? Dann gucken Sie, wie viel Sauerstoff nimmt er denn auf? Hat der ein Sättigungsproblem? Hat der ein Aufnahmeproblem? Oder ist der vielleicht obstruktiv? Ja? Mhm. Der Mann hat geraucht. Der raucht noch. Ja. Obwohl er es nicht weiß, kann er eine COPD haben. Ja? Und bei einer Infektion eskaliert das Ganze. Dann müssen Sie nämlich entscheiden, ob Sie antiobstruktiv noch behandeln müssen oder nicht. Ja? Mhm. Und dann kommt als letzter Schritt, damit Sie das Ganze perfekt haben, schicken Sie diesen Menschen nochmal zum Röntgen. Ja. Ja, ganz zum Schluss. Sie haben Ihre Aufgaben alle erledigt. Jetzt schicken Sie ihn zum Röntgen und der Radiologe ruft Sie an und sagt, der hat rechts basal ein ausgeprägtes Infiltrat mit einem Begleiterguss. Mhm. So. Dann sagen Sie, gehen Sie zum Patienten hin und jetzt verkünden Sie eben, was er hat, bevor Sie ihn irgendwo hin verlegen. Heutzutage muss man wieder nochmal vorsichtig sein, dazu kommen wir aber gleich. Obwohl der Mann zweimal geimpft ist, die Kollegin, die vorhin gefragt hat, die hat so nach gewissen Hinweisen gefragt, ja, Geschmacksverlust oder Geruchsverlust. Was hat sie damit bezweckt? Corona. Obwohl man doppelt geimpft sein kann, kann man trotzdem Corona-infiziert sein. Ja, ja. Und deshalb müssen sie heutzutage auch noch einen Test machen. Mhm. Und da dieser Mensch ambulant kommt, müssen sie ihn zunächst auf eine Verdachtsstation tun. Sie können ihn nicht auf eine Normalstation tun. Mhm. Es gibt in den Krankenhäusern sogenannte Covid-Verdachtsstationen. Und nur wenn das dort ausgeschlossen ist, dann werden sie auf die normale periphere Station verlegt. Mhm. Aber die Bedingung ist, dass er keinen Sauerstoff braucht, dass die Sättigung gut ist, normal ist. Mhm. Ja? Dass er nicht respiratorisch eingebrochen ist, dass Sie dann sagen können, das sieht nicht wie eine Covid-Infektion aus, aber bis zum Ausschluss einer Covid-Infektion wird er als Verdachtfall geführt. Und wenn morgen, übermorgen der Nachweis kommt, dass er negativ ist, kann er auf die Normalstation weiterverlegt werden. So. Jetzt haben Sie als Arzt sozusagen die gesamte Diagnostik gemacht. Ja? Mhm. Und jetzt müssen Sie alles mit dem Patienten besprechen, ihm erklären. Jetzt gehen Sie zu ihm hin und erklären ihm, was er hat, was Sie mit ihm machen werden und wie lange er vielleicht im Krankenhaus verbringen muss. Ja? Ja. Dann erzählen Sie mal, dem Patienten nochmal erzählen. Was hat er, was hat sich herausgestellt? Und was machen Sie mit ihm und wie lange wird er voraussichtlich da bleiben? Ja, ich bin der Patient und Sie erzählen mir nochmal, was ich jetzt habe. Herr Müller, jetzt werde ich Ihren Vitalparameter überprüfen und Ihnen Blut abnehmen. Mhm. Wir sehen, ob die Entzündungszeichen nachweisbar sind. Mhm. Laut Ergebnisse können wir... Das haben wir alles gemacht. Das haben wir alles schon gemacht. Die haben die Blutergebnisse da, sie haben das Röntgen schon gemacht, sie haben auch die Sättigung gemacht. Jetzt erklären Sie ihm, zu welchem Entschluss, zu welcher Schlussfolgerung Sie gekommen sind, was der jetzt für eine Erkrankung hat. Ja. Er hat Sie ja gefragt, warum ist er da, ist das was Gefährliches oder nicht. Jetzt haben Sie alles gemacht und jetzt sagen Sie mir, was ich habe. Ich bin mit Husten gekommen, Fieber. Was ist denn die Ursache dafür? Das erzählen Sie mir jetzt mal verständlich. Nicht medizinische Begriffe, sondern Sie müssen es mir verständlich wiedergeben. Ja. Herr Müller, wir haben eine Diagnose gestellt. Sie haben Pneumonie. Was ist eine Pneumonie? Pneumonie bedeutet eine Lungenkrankheit. Ohne Behandlung kann es gefährlich sein. Ja, was heißt denn Lungenkrankheit? Ist das Tuberkulose? Was ist das? Nein, eine wahrscheinlich ist das eine bakterielle Erkrankung. Entzündung. Man nennt das auf Deutsch Lungenentzündung. Pneumonie heißt Lungenentzündung. Ja? Und wie Sie es gesagt haben, das hört sich an wie eine bakterielle Lungenentzündung. Gut. Mhm. So. Entzündung und Sie müssen ein paar Tage bei uns bleiben. Was schätzen Sie denn, wie lange Sie ihn dort halten müssen? Wie viele Tage mindestens? Mindestens 5 oder 6 Tage. 5 Tage mindestens, ja. Aha. Wir müssen Sie Antibiotika-Therapie führen. Ja, kann ich die denn nicht als Tabletten nehmen? Warum muss ich dann im Krankenhaus bleiben? Die aufgrund der Station der Erkrankung müssen wir die Medikamente verabreichen. Was ist der Grund, warum Sie ihn stationär aufnehmen müssen? Es gibt Risikofaktoren. Also, Hypertonie und Rauchen. Ja, Rauchen. Rauchen ist zum Beispiel ein Risikofaktor. Das könnte schon eine Begründung sein, dass Sie ihn stationär aufnehmen. Was aber auch noch, der hat radiologisch einen Begleiterguss. Ne? Das kann auch im schlimmsten Falle ein Empyem sein, was Sie nicht wissen können. Ne? Und deshalb kann man ihn nicht einfach mit Antibiotika-Tabletten nach Hause schicken. Ja. Der hat Luftnot und der hat Schmerzen. Und deshalb müssen Sie ihn intravenös antibiotisch behandeln. Ja. Gut. Also Sie sagen ihm, Sie haben eine Lungenentzündung und wir müssen Ihnen mindestens 5 Tage Antibiotika über die Vene geben. Ja. Dann frage ich mal ganz dumm, was sind denn Antibiotika? Das habe ich ja noch nie gehört. Antibiotika ist ein Medikament gegen Entzündungserreger. Ja, wirken die auch gegen Viren? Weil Viren sind ja auch Entzündungserreger. Ja, aber das ist die Antibiotika sind gegen bakterielle Erreger. Ja. Erklären Sie einfach ganz banal, ja, das sind Medikamente, die das Wachstum von Bakterien hemmen oder Bakterien abtöten können. Das wollen die Prüfer manchmal wissen, ja, dass man denen das verständlich erklärt, ja. Was, woher soll ein Laie wissen, was Antibiotika sind? Man hört einfach, aber wir sprechen ja von Bakterizid oder bakteriostatisch, aber das muss man denen deutsch erklären können. Manche wollen wissen, hat er das denn verstanden oder spricht er das nur, weil er auswendig gelernt hat? Ja? Medikamente, die Bakterien im Wachstum hemmen oder aber auch abtöten können. Und dadurch kann dann der Körper die Entzündung bekämpfen und die Symptome gehen wieder zurück. Ja? Gut, also Antibiotika. Machen wir parallel noch etwas? Oder kriegt er nur IV-Antibiotika? Wir werden wir geben dem noch ein bisschen Schmerzmittel, ne? Weil er beim Ein- und Ausatmen ein bisschen gegen Fieber. Hat. Ja. Was geben Sie denen denn? Schmerzmittel. Was geben Sie denn an Schmerzmittel? Ibuprofen? Ja, oder was noch? Was kann man auch noch nehmen? Voltaren können Sie nehmen, Ibuprofen können Sie nehmen. Das sind die nicht-steroidalen Antirheumatiker, die auch teilweise antientzündlich wirken können. Mhm. Ne, das ist das Allerwichtigste, antientzündlich. Okay. Die würde ich dann schon nehmen. Und parallel dazu IV-Antibiose und je nachdem, wie seine Nierenretentionswerte sind, ob er einen Kreatinanstieg hat oder nicht, vielleicht auch vorsichtig ein bisschen Flüssigkeit und nach 2 Tagen vielleicht nochmal die Entzündungswerte kontrollieren. Und wenn die Werte nach 4-5 Tagen deutlich rückläufig sind, kann man die Therapie dann auf Tabletten umstellen und ihn dann wieder nach Hause schicken. Was müssen Sie aber machen? Sie müssen regelmäßig die Lunge abhören. Ja, ob der Erguss noch da ist, ob Sie da noch was hören oder ob die Rasselgeräusche weniger geworden sind oder nicht. Ja, und ob Ihre Therapie angesprochen hat, können Sie auch andersweitig noch kontrollieren Verlaufs kontrollieren, sagen wir, wenn sein Fieber aufhört. Ja, wenn er kein Fieber mehr hat, wenn sein Husten weniger wird, wenn der Auswurf weniger wird, dann greift Ihre Therapie. Ja? Gut. Und wenn ich jetzt frage, welches Antibiotikum geben Sie ihm denn? Cephalosporin, Fluoroquinolon oder dritte Generation Cephalosporin. Würde ich nicht machen. Würde ich nicht machen. Weil Sie müssen als Arzt in der Notaufnahme folgenden Unterschied machen. Ja? Ist das ein Risikopatient? Risikopatient heißt, ist der vielleicht immungeschwächt, hat der Krebstherapie laufen, hat der vielleicht eine immunsuppressive Therapie? Ist das jemand, der rezidivierend irgendwelche Entzündungen im Respirationstrakt hat, wie eine COPD oder Asthmatiker oder eine andere Lungengerüsterkrankung? Nimmt der Steroide ein? Dann haben Sie recht, dann würde ich schon etwas breiteres Spektrum Antibiotikum geben. Ja. Aber der Mann ist doch kerngesund, auch wenn er raucht. Ja? Der hat keine COPD. Und das ist eine ambulant erworbene Pneumonie. Ja. Es reicht einfach ein Antibiotikum, Amoxicillin. Ja? Amoxicillin. Penicillin reicht da völlig aus. Also Aminopenicilline, Amoxicillin. Man kann vielleicht etwas weitergehen und sagen, man kann auch ein Beta-Lactamase mit dazu nehmen. Nicht Piperacillin, sondern Sultamicillin. Ja? Kann man ihm geben. Und wenn man dann sagt, ja, der hat geraucht, der könnte auch so ein bisschen noch zusätzlich Probleme haben, kann man ihm noch ein Makrolid mit dazu nehmen für 2-3 Tage. Ja? Aber das ist auch alles. Cephalosporine oder Fluorchinolone direkt von Anfang an würde ich nicht geben. Ja, die sind auch problematisch, weil die auch zu vielen Resistenzen führen. Mittlerweile dreht man das Ganze wieder zurück und sagt, mit den einfachsten Medikamenten beginnen und die als Reserveantibiotika zurückhalten. Ja? Und deshalb, dann wird dann natürlich der Prüfer fragen, welche Formen von Pneumonien kennen Sie denn? Wie würden Sie Pneumonien einteilen? Ja. Nosokomial. Ja, sehr gut. Aber fangen Sie doch mit der einfachsten an. Ja? Wo bekommen die meisten Menschen ihre Pneumonien? Ambulant. Ambulant erworbene Pneumonie. Erworbene, ja. Ja. Und Krankenhaus. Ja, und die nennt man dann nosokomial, wie Sie es schon gesagt haben. Aha. Und dann gibt es aber auch noch welche, die kommen aus Pflegeheimen oder so. Wie nennt man die denn dann? Ja, das ist so ein Begriff, das sich jetzt so langsam in die Literatur hineinmogelt, sage ich mal. Man spricht von institutionell erworbenen Pneumonien. Ja, das sind ja keine Menschen, die von zu Hause kommen, sondern das sind ja teils stationäre Sachen. Ja? Krankenhaus ist was anderes als ein Pflegeheim. Ja? Man kann dann nicht sagen, nosokomial, aber es ist auch nicht ambulant. Deswegen hat man Institution gesagt. Ja? Pflegerische, halbstationäre Anstalten, die dann zu einer Pneumonie führen. Ja? Und alveolär und interstitiell. Interstitiell, sehr gut. Ja, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und radiologisch kann man ja auch noch mal unterteilen. Ne? Es gibt die sogenannte Lobert-Pneumonie und Lappenpneumonie. Ne? Ja, die kann man ja auch. Und je nachdem, ob das eine sekundäre Sache ist, zum Beispiel, ob jemand auf der Intensivstation nach einer Intubation nach einer Respiratortherapie sowas bekommt oder nicht. Das ist wiederum eine ganz andere Situation. Und davon abhängig müssen Sie dann Ihre Antibiotika-Wahl treffen. Je risikoreicher, desto stärker muss dann Ihr Antibiotikum sein oder desto mehr Kombinationen müssen Sie dann überlegen. Aber je einfacher in der Ambulante das Ganze geht, können Sie ein ganz einfaches Aminopenicillin geben. Ja? Was ist denn der häufigste Erreger was bei ambulanten Pneumonien zu einer Lungenentzündung, zu einer Pneumonie führt. Ja, Pneumonie. Ja, Pneumokokken, sagt der Deutsche. Pneumokokken, ja, ja. Pneumokokken, ja. Und wenn wir schon dabei sind, kann man sich denn nicht dagegen impfen? Ah, ja. Gibt es gegen diese Krankheiten Impfung ja. für alte Menschen oder Risiko, unter Risiko Menschen? Ja, also Risikomenschen oder Menschen unter Risiko, denen wird sogar die Impfung gegen die Pneumonie, gegen die Pneumokokkenpneumonie empfohlen. Ne? Ja. Das kann man sicherlich machen. Und meistens wird das mit der Influenza gemeinsam gemacht. Ja? Die Hausärzte machen das und das ist nichts Schlechtes. Ja? Ich habe viele Menschen gesehen, die profitieren davon. Ne? Ja. Gut. Also, wichtig ist der Ablauf in der Notaufnahme, dass Sie einfach Ihren Ablauf koordinieren, dass Sie einfach im Kopf Schritt für Schritt weiter voranarbeiten, dass Sie schon mal Ihre These haben, ja, da besteht der Verdacht auf eine Pneumonie und dann müssen Sie schnell handeln, ja. Wenn jemand mit Fieber kommt, mit einer Lungenentzündung kommt, dann können Sie den nicht stundenlang in der Notaufnahme warten lassen, bevor Sie dem ein Antibiotikum geben. Vor allem, wenn es jemand ist, der immunsuppressiv behandelt ist, da können manchmal Stunden lebensrettend sein. Ja? Da müssen Sie ganz schnell handeln. Ja? Fragen, wenn Sie ganz schnell fertig sind, dann sofort Blut abnehmen, Blutkultur abnehmen. Sie haben eine Braunüle gelegt und dann hängen Sie sofort ein Antibiotikum dran. Warten nicht, bis das Röntgen gelaufen ist. Ja. Ja? Nicht warten. Das ist falsch. Manche Kollegen machen das immer noch in der Notaufnahme, dann verlieren diese Menschen sehr viel Zeit. Wenn der Fieber gehabt hat, kann der auch eine Sepsis haben und die Sepsis kann gefährlich werden. Und je früher man mit dem Antibiotikum reingeht, desto besser kann man diesem Menschen dann helfen. Ja. Also ganz schnell handeln, immer zack, zack, zack, schnell, schnell. Ja? Blut abnehmen, Braunüle legen, Blutkultur abnehmen, sofort Antibiotikum. Bei der Schwester Oran oder im System reingeben, dass dann das Antibiotikum schnell kommt. Und während das Antibiotikum reinläuft, kann man das Röntgen dann eingeben. Der Patient wird zum Röntgen abgeholt. Und wenn er dann wieder da ist, wissen Sie dann, aha, der hat eine ambulante Pneumonie. Ja, ich habe ein Infiltrat. Und dann schreiben die alles Mögliche noch auf, bisschen Schmerzmittel noch da rein, bisschen Infusion noch da rein und dann vielleicht zweimal am Tag Sauerstoffsättigung kontrollieren, Blutdruck kontrollieren und dann tun sie den normalerweise auf die Normalstation. Während der Corona-Pandemie schicken sie den aber erstmal auf die Verdachtsstation. Mhm. Ja? Und wenn dort Covid ausgeschlossen ist, dann geht der auf die Normalstation. Mhm. Ja? Soweit der Ablauf klar? Ja. Bei einer Bronchitis Dankeschön. Müssen Sie niemanden aufnehmen. Die Bronchitis kann man auch ambulant behandeln. Ja? Mhm. Wenn jemand kommt in die Notaufnahme, der hat ein bisschen gelblichen Auswurf, aber nur einen Husten, können Sie dem auch sagen, nehmen Sie Paracetamol ein. Ich schreibe Ihnen hier ein Antibiotikum auf, nehmen Sie die Tabletten ein. Wenn es nach 3-4 Tagen nicht besser wird, gehen Sie zu Ihrem Hausarzt. Ja. Ja? Bronchitis und Pneumonie, das ist der Unterschied. Wenn Sie eine Pneumonie haben, müssen Sie ihn aufnehmen, den können Sie nicht einfach nach Hause schicken. Mhm. Ja? Soweit verstanden? Ja, ja, danke schön. Gut. Noch Fragen? Ich bin Augenarzt, so, ich bin nicht so detailliert. Ja, kann ja sein, kann ja sein. Ja? Wir haben das ja jahrelang trainiert, wir wissen ja damit umzugehen. Und deswegen ist es gut, dass man das Praktische einfach mal so wiederholt, dass man dann auch so ein Bild hat, wie man vorzugehen. Ein Chirurg muss das nicht unbedingt so kennen in der Notaufnahme oder ein HNO-Arzt oder ein Augenarzt. Ja. Aber in der Notaufnahme sitzen nun mal Internisten meistens, die mit so etwas zu tun haben. Und die sollten den Ablauf schon kennen. Aha. Ja? Und man hat noch ein weiteres Problem, dass regional, sagt man, unterschiedliche Länder manchmal mit den Therapien auch ein bisschen unterschiedlich umgehen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass in der Türkei die Standards so ein bisschen anders sind als hier. Zum Beispiel, was Antibiotika angeht. Ja, vieles wird gleich sein, aber dass die dann dort direkt mit stärkeren Antibiotika reingehen, mag ja sein. Es gibt hier auch welche Krankenhäuser, die geben direkt gleich irgendwie Piperacillin, Tazobactam oder ähnliches. Davon halten wir nicht viel. Es gibt die sogenannten Hygieniker im Haus und es gibt mittlerweile auch sowas wie ein Antibiotic Stewardship, sagt man mittlerweile. Das sind so speziell ausgebildete Ärzte, die im Krankenhaus den Antibiotika-Einsatz koordinieren und auch regeln sollen, damit nicht unnötig viel Reserveantibiotikum verbraucht wird, was zu Resistenzbildung führt. Ja? Und deshalb gibt es die Empfehlung, so niedrig wie möglich mit den Reserveantibiotika reingehen. Und man muss dann deshalb wissen, was ist das für eine Infektion? Nosokomial, ambulant, kommt er aus dem Pflegeheim, ist das ein Risikopatient, ist das eventuell ein resistenter Keim? Wenn Sie dann Ihre Antibiotika-Wahl fest. Ja? Gut. Fragen? Meine Kollegin. Haben andere noch Fragen? Sie sprechen ganz flüssig gut und wir hören so ganz so enttäuschend. Sie sprechen ganz gut. Dankeschön für Ihren Unterricht. Soweit verstanden alles? Ja, genau. Ja, ja. Gut. Vielen Dank. Wenn keine Fragen sind, wie lange haben wir es jetzt gemacht? Eine Stunde, ist doch gut. Super. Ja. Heimen kommen oder pflegebedürftig sind oder andere Probleme haben, das ist wiederum eine Sondersituation. Aber so bei normaler, ambulanter Pneumonie ist eine Klebsielle nicht zu erwarten. Da wird natürlich ein Amoxipenicillin nicht ausreichen. Da müssen Sie natürlich mit etwas Breiterem reingehen. Da können Sie auch Piperacillin, Tazobactam geben oder aber auch irgendein Cephalosporin der zweiten bis dritten Generation. Das muss man dann abhängig machen, je nachdem, was da reinkommt. Aber ich würde in dem Falle immer den Verdacht auf eine ambulant erworbene Pneumonie immer mit, was weiß ich, Unacid, also Sultamycin beginnen. Und oder Ampicillin. Und wenn die Blutkultur aber zeigt, dass dort doch Klebsiellen vorhanden sind, nachgewiesen sind, und wenn das CRP nicht besser wird, die Klinik nicht besser wird, dann muss man natürlich das Antibiotikum anpassen. Aber das ist eher eine Rarität, das sieht man nicht so häufig. Dankeschön. Okay. Okay. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Okay.